Paragraf 31, Übung 2. Üben Sie den Vergleichssatz. Beispiel: War das Konzert gut? Ja, es war besser, als ich gedacht hatte. Vergleichen Sie nun. Waren die Eintrittskarten teuer? Ja, sie waren teurer, als ich gedacht hatte. War der Andrang groß? Ja, er war größer, als ich gedacht hatte. Waren die Karten schnell verkauft? Ja, sie waren schneller verkauft, als ich gedacht hatte. Spielten die Künstler gut? Ja, sie spielten besser, als ich gedacht hatte. Dauerte das Konzert lange? Ja, es dauerte länger, als ich gedacht hatte. War der Beifall groß? Ja, er war größer, als ich gedacht hatte. Hast du viele Bekannte getroffen? Ja, ich habe mehr Bekannte getroffen, als ich gedacht hatte. Bist du spät nach Hause gekommen? Ja, ich bin später nach Hause gekommen, als ich gedacht hatte.